Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Tja Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Mein letzter Wille, Testamente. Habt ihr euer Testament bereits gemacht, bereits angefertigt? Habt ihr euren letzten Willen, wie auch immer, irgendwo irgendwie festgeschrieben oder jemand anderem gesagt? Gibt es einen besonderen Wunsch, den ihr euch unbedingt zu Lebzeiten noch erfüllen wollt? Oder seid ihr schon mal in einem Testament berücksichtigt worden und habt vielleicht überraschenderweise etwas geerbt, etwas ganz Besonderes sogar geerbt? Also wenn ihr mit mir über dieses Thema reden wollt, Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Die erste Anruferin heute Nacht, das ist die Maria und Maria ist 20 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Ich weiß nicht, wollen wir gute Nacht oder guten Morgen sagen? Eigentlich guten Morgen. Guten Morgen, na gut. Mein letzter Wille, Testament. Ja, also bei mir ist es so, dass ich ziemlich konkrete Vorstellungen habe über, ja, nicht direkt meinen letzten Wille. Also ich kann nicht sagen, dass ich ein Testament geschrieben habe. Ich habe ein Heft in doppelter Ausführung, ein Exemplar meiner Eltern, eins habe ich. Dort steht ziemlich detailliert drin, welche Leute zu meiner Beerdigung kommen sollen und wie meine Beerdigung ablaufen soll. Maria, hast du das einfach so aufgeschrieben oder bist du sehr krank? Nein, also bei mir ist es so, dass ich seit 4 Jahren weiß, dass ich HIV-positiv bin und seit 1,5 Jahren ist es also auch aufgebrochen. Und dann beschäftigt man sich schon mit dem Thema und denkt halt drüber nach. Und wie geht es dir denn im Moment? Also im Moment geht es mir gut und ich studiere sogar und es klappt super gut, aber es war halt schon so, dass ich vor einem Jahr 4 Monate in einem Krankenhaus gelegen habe und es war absolut schlecht. Und in welcher Form ist die Krankheit in Erscheinung getreten? Ja, wie soll ich das sagen? Fieberanfälle, also ich hatte eine Lungenentzündung, ganz stark Fieberanfälle und das Problem ist, dass ich sowieso Asthma habe und Allergien und das im Sommer dann alles geballt kam. Und bekommst du denn jetzt, nachdem schon mal so ein Schub da war, bekommst du so eine Kombi-Therapie? Ich bekomme im Moment, so kann man das auch nennen, also ein bisschen was gegen die Schmerzen, damit ich halt, weil ich im Moment Probleme habe mit Kopfschmerzen, was aber wahrscheinlich mit den Nerven zusammenhängt irgendwie. Ja, ich meine, es gibt ja so eine gezielte Kombi, Pillentherapie im akuten AIDS-Fall. Ja, genau. Also ich bekomme halt was, damit das Immunsystem gestärkt wird. Aber sonst im Moment bin ich ja nicht weiter krank. Also es ist nicht so, dass ich jetzt super viel dann bräuchte. Das bedeutet aber, dass diese Krankheit für dich schon so präsent ist, dass du dich konkret mit deinem Tod auseinandergesetzt hast. So konkret auch, dass du sagst, wie du gerne die Trauerfeier haben möchtest und wie du beerdigt werden möchtest. Ja, und zwar ist es einfach so, dass ich denke, dass es mit dem Tod nicht zu Ende sein kann für mich. Und dass für mich dann einfach was Neues beginnt. Und ich möchte halt, dass die Leute, die auf der Beerdigung sehen, dass ich das Gefühl habe, es geht für mich weiter und das ist für mich einfach nur ein weiterer Schritt. Und wie hast du es denn festgeschrieben in deinem Heftchen, wie du gerade gesagt hast? Also ich habe zum Beispiel festgelegt, dass ich einen schlichten weißen Sarg haben möchte, ganz im Gegenteil zu dem normalen schwarzen, man hat ja, weil ich halt nicht möchte, dass die Leute so deprimiert sind, sondern sich eigentlich eher dann mit mir freuen, dass ich einen Schritt geschafft habe. Das ist aber leicht gesagt, ne? Oder leicht gewünscht auch, dass die Leute sich freuen. Ja, aber die Leute, die kommen, die wissen das. Also es kommt halt nur ein ganz begrenzter Teil an Leuten. Hast du das auch festgelegt? Ja, also ich habe so eine Gästeliste in Anführungsstrichen. Und hast du bestimmte Vorstellungen, beispielsweise auch was die Musik bei der Trauerfeier betrifft? Ja und nein. Also dann bin ich mir noch nicht so ganz einig. Also es gibt 2, 3 Lieder, die ich gerne spielen lassen würde, aber... Welche wären das? Es ist zum Beispiel von Pur noch ein Leben, das ist schon super alt. Da geht es halt darum, dass man sich halt noch eine Chance wünscht, aber man hat halt nur eine auf dieser Erde. oder Time to Say Goodbye. Mhm. Aber naja, ich weiß halt noch nicht genau. Das aber natürlich schon für die Anwesenden und für deine Freunde, trotz aller Gedanken, wie du das meinst, doch sehr traurig sein wird, ne? Ja, also ich möchte auch, dass zum Beispiel der Sarg mit grünem Efeu und nur mit roten Rosen geschmückt wird, weil Rosen meine Lieblingsblumen sind. Und ja, also es kommt wirklich nur ein kleiner Kreis und diese Leute wissen auch, warum ich krank geworden bin. Also man steckt sich ja nicht einfach so an. Darf ich dich das fragen? Warum? Ja, ja. Also ich bin vor 8 Jahren vergewaltigt worden. Und da hängen halt noch einige, sehr viele große Probleme mit bei. Und darum ist der Kreis der Leute, die kommen und die Bescheid wissen, auch so extrem klein. Und du bist mit 12 Jahren vergewaltigt worden? Ja. Und durch diese Vergewaltigung bist du infiziert worden? Mhm. Ja. Und das sind halt Leute, mit denen ich ja fast tagtäglich in Kontakt bin. Und die hat ganz genau meine Gedankengänge kennen und wissen, warum ich das so mache. Maria, gibt es sonst noch etwas Besonderes, was du in diesem Heftchen festgelegt hast, in deinem letzten Willen? Ja, was Besonderes. Also es bezieht sich hauptsächlich auf die Trauerfeier. Es bezieht sich hauptsächlich auf die Trauerfeier, genau. Und dann sind halt noch so Sachen geregelt, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, also in meinem Alter hat man ja noch nicht so viel, was man in Anführungsstrichen vererben kann. Aber persönlich, ich zum Beispiel möchte, dass ganz bestimmte Freunde eine ganz bestimmte CD von mir bekommen. In diesen CDs stehen jetzt schon die persönlichen Widmungen an diese Leute drin, solche Sachen. Und warum wer welche CD bekommt zum Beispiel. Das sind banale Dinge eigentlich. Ja, aber es sind sehr persönliche Gegenstände und haben dementsprechend einen hohen Wert. Ja, genau, sowas. Oder dass ich ja, in diesem Heftchen zum Beispiel eine Liste habe mit Orten auf der Welt, wo ich immer schon mal nochmal gerne hin wollte. Und die werden halt nach und nach wieder ausgetragen aus diesem Heft, weil ich halt jede Ferien oder immer wenn ich Zeit habe, dorthin fahre. Und ja, wie gesagt, es gibt dieses Heft in doppelter Ausführung, einfach weil sobald ich was ändere, eins befindet sich immer bei mir in meiner Nähe und eins haben halt meine Eltern. Das wird dann halt immer direkt. Maria, ich möchte noch was sagen. Ich finde es natürlich völlig in Ordnung, wenn man auch vielleicht sogar als gesunder Mensch sich Gedanken über sowas macht und das vielleicht auch niederschreibt. Weißt du, ich habe mit so vielen AIDS-kranken Menschen schon gesprochen, die wirklich schwer erkrankt schon waren und die trotzdem immer noch so eine Hoffnung ausgestrahlt haben. Auch gerade jetzt in die neuen Therapiemöglichkeiten sehr viel Hoffnung gesteckt haben und die eigentlich eher so an das Weiterleben denken und viele haben es auch viele, viele, viele Jahre geschafft und erleben heute noch und gar nicht so sehr den Tod vor Augen haben. Ja, es ist für mich auch nicht der Tod. Also es ist für mich wie so eine Zwischenstation. Es ist wie, wenn man 18 wird und endlich erwachsen sein darf, in Anführungsstrichen. Weil ich davon überzeugt bin, es geht für mich nach dem Tod weiter. Und also, für mich ist es halt nur so ein Schritt, den ich gut vorbereitet haben möchte. Es ist nicht so, dass ich da jetzt Tag und Nacht drüber nachdenke. Nein, ich studiere auch weiterhin, wenn es geht, und mache auch weiterhin Pläne, aber... Was studierst du? Ich studiere Innenarchitektur. Innenarchitektur, genau. Das heißt, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ist der Tod, das Ende deines Körpers hier auf der Welt für dich gar nicht mit Angst und Schrecken besetzt? Nein, überhaupt nicht. Und ich möchte das halt auch... Woher nimmst du so die Kraft? Bist du christlich-religiös oder buddhistisch-religiös? Ja. Nein, ich bin Christin und ich bin davon überzeugt, dass es für mich nicht einfach hier zu Ende ist. Also, ja, sowas kann man schlecht erklären, religiöse Sachen. Nee, das muss man nicht erklären, das muss man nur respektieren. Genau, und weiß ich nicht, von daher ist es für mich keine Frage, irgendwie da jetzt deprimiert oder so drüber zu sein. Und es ist auch nicht so... Und dieses Aufschreiben des Testamentes, des letzten Willens, ist so eine gewisse Sicherheit auch für dich oder ein angenehmes Zusatzgefühl, dass es dann auch alles so geregelt wird, wie du es gerne möchtest. Ja, genau. Weil... wie soll ich das ausdrücken? Das sind in diesem Leben schon so viele Sachen bei mir so gelaufen, wie ich sie überhaupt nicht gewollt hätte. Und ich möchte halt, dass dann einmal mir da keiner reinredet und ich einmal komplett sagen kann, was Sache ist. So. Und Ja, das ist mir halt wichtig. Mhm. Genau. Ich bedanke mich herzlich bei dir für den Anruf. Ja. Und dass du es uns und mir erzählt hast. Ja, gerne. Ich wünsche dir natürlich von Herzen alles Gute, dass du noch super lange leben wirst. Ah, ich gebe mir Mühe. Möglichst so lange, bis man endgültig mal ein Präparat gefunden ist, mit dem man diese Krankheit besiegen kann. Ja, schlecht wäre es nicht. Aber dann kannst du den Heft ja immer noch aufbewahren. Irgendwann, vielleicht in 90 Jahren, hat es immer noch so eine Gültigkeit. Genau, und sonst, ja, weiß ich auch nicht. Einfach, ich denke, es ist auch eine Erfahrung, sich mit sowas auseinanderzusetzen. Mit Sicherheit, ja. Und nicht so einfach davon zu flüchten. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Okay, danke. Auf Wiederhören. Gute Nacht. Gute Nacht. Unser Thema heute Nacht heißt Mein letzter Wille, Testamente. Und ich frage euch, ob ihr so etwas wie ein Testament schon gemacht habt. Das muss ja nicht so etwas ganz formal Notarielles sein, sondern es kann, so wie gerade die Maria das beschrieben hat, ja auch etwas sein, was man zu Hause persönlich aufschreibt, wie man gewisse Dinge geregelt haben möchte, nachdem man verstorben ist. Oder habt ihr einen ganz besonderen großen Wunsch, den ihr euch unbedingt vor eurem Tod erfüllen möchtet? Unbedingt. Oder die dritte Frage, seid ihr schon einmal in einem Testament berücksichtigt worden? Das heißt, standet ihr schon mal in einem Testament und wart vielleicht völlig von den Socken, weil ihr etwas geerbt habt, vielleicht sogar etwas sehr Großes geerbt habt? Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Weiter geht es jetzt mit dem Frank, der ist 29 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Geht es auch um deinen letzten Willen oder hast du etwas geerbt? Nein, eher um meinen Wunsch. Um deinen Wunsch? Bei mir ist es so, ich habe teilweise die ähnliche Geschichte wie meine Vorrednerin. Ich bin also 29, werde dieses Jahr 30. Mir wird es gesagt oder mir wurde gesagt, ich werde, wenn ich Glück habe, das 40. Lebensjahr noch erreichen oder wahrscheinlich aber auch nicht. Warum? Ich habe einen sehr seltenen Gendefekt. Also das ist... Kannst du den, wahrscheinlich werden wir nicht mit dem Begriff anfangen, aber sag trotzdem mal, was für ein... Also es fehlt mir komplett ein Gen in meinem Körper, das von der Leber auskommt, und dieses Gen hat verschiedene Funktionen für den Körper, unter anderem für die Lunge, für die Leber, für den Stoffwechsel, auch für das Immunsystem. Mhm. Hat dieser Gendefekt einen Namen? Ja, das ist Alpha-1-Antitrypsin, dieses Gen. Und dieses Gen ist ein wichtiger Bestandteil des Körpers und dieses Gen gängelt oder bestimmt halt auch mein Leben. Also es ist nicht vorhanden sein. Inwiefern bestimmt es dein Leben? Dass ich halt jetzt, je älter ich werde, desto kranker werde ich halt auch. Mhm. Welche Krankheiten sind das? Das ist eine Lungenblähung zum Beispiel, also meine Lunge wächst. Ich habe eine Leberzirrhose oder soll eine Leberzirrhose bekommen, man muss das also noch, ich habe noch keine. Obwohl ich jetzt auch gar keinen Alkohol trinken darf und das auch nicht tue. Mein Immunsystem ist sehr gebeutelt. Das ist also, kann man dann schon vergleichen mit HIV etwa, dass also etwa eine Erkältung mich schon niederstrecken kann oder und ähnliche Sachen. Mhm. Heißt das denn auch, dass du in den letzten Jahren sehr oft erkrankt warst an allen möglichen Erkrankungen, vielleicht auch leichteren Infektionen? Ja, also es ist so, dass wenn jemand mit einer Erkältung an mir vorbeiläuft, dann kann ich davon ausgehen, dass ich da habe. Und das nimmt halt mit dem ständigen Altern zu. Und bist du im Moment auch akut krank? Im Moment, ich habe halt einige Entzündungen, aber das ist im Moment nicht wesentlich. Also nicht, was ich mir Gedanken mache oder wo ich mich schon kenne. Also es ist, was sind das für Entzündungen? Das sind, also wenn andere Pickel haben, dann bei mir dann halt gleich Zysten draus, weil der Körper einfach nicht resistent ist oder nicht die Möglichkeit hat, sich dagegen zu wehren. Und ich muss dann halt gleich starke Antibiotika nehmen. Das sind wahrscheinlich aber auch so Dinge, die uns, die wir relativ gesund sind, relativ normal sind, doch vielleicht ein bisschen umhauen würden. Und du nimmst das so hin und sagst, na, das ist halt für mich eine Kleinigkeit. Ich denke mal, dadurch, dass ich das von klein auf kenne und auch durch klein auf, oder seit ich denken kann und verstehen kann, diese Zusammenhänge dieser Krankheit für mich auch einnehmen kann, ist das ein ganz anderes Leben damit. Jetzt hast du gerade, Frank, am Anfang gesagt, du hättest noch einen Wunsch, einen letzten Wunsch. Wenn, ja. Was ist das für ein Wunsch? Na, mein größter Wunsch wäre es, mal einen Tag bei dir zu verbringen. Also mein größter Wunsch ist, zum Radio zu kommen oder Radio zu moderieren, auch in einer Nachtsendung, auch in dieser Art und Weise, wie du es machst. Das ist mein Lebenstraum. Also danach kann ich so sagen, kann ich sterben, weil dann habe ich das erreicht, was ich für mich will. Ich gehe aber einer ganz normalen Tätigkeit nach. Also ich arbeite auch ganz normal. Mhm. Ich gehe jeden Morgen, stehe ich früh auf und arbeite den ganzen Tag, habe meine drei Hunde, um die ich mich kümmere. Mhm. Es ist auch nicht so, dass ich jetzt die Krankheiten mein Leben bestimmen lasse. Mhm. Ja, es ist also so, dass ich... Aber jetzt im Ernst, das ist doch wahrscheinlich nicht dein gravierendster Wunsch, vor dem Ableben mal einmal im Radio zu sein. Ja. Das ist es. Ja, mhm. Wirklich. Mhm. Also eine Moderation zu machen, ist für mich ein Lebensraum. Mhm. Mhm. Also das ist, für manche klingt das lavidar oder für manche klingt das, mein Gott, da würde ich mir was anderes wünschen, wenn ich so krank wäre, aber das setzt ja irgendwo jeder auf seine eigenen Ziele oder mhm. setzt ja auch jeder seine Wünsche, seine Träume. Ja. Das ist natürlich eine komplizierte Sache, ne, die man unter Umständen auch nicht so ganz einfach arrangieren kann. Es ist ja auch ein Traum. Ein Traum, ja. Auch ein Wunsch. Mhm. Ja, also das ist ja jetzt... Aber trotzdem, ich frage nochmal so im Ernst, das kann ich schon nachvollziehen, dass man vielleicht so einen Traum hat oder so, aber gibt es nicht vielleicht noch irgendetwas, vielleicht auch für dein Leben gravierenderes? Natürlich klar, dass ich länger lebe. Das ist das steht, glaube ich, außen vor. Und dass ich mir natürlich wünsche, dass man ein Mittel findet, um mein Leben zu verlängern. Frank, stopp mal, weißt du, was hier auf meinem Monitor gerade steht? Ja. Ich erfahre ja zu meinen Gästen, so auch zu dir, nichts vorher. Ich habe nur deinen Namen und das Alter. Es steht ja aber, die Kollegen aus der Regie schreiben mir das hier rein, der Frank möchte unbedingt, das ist sein letzter Wunsch, noch ein Kind in die Welt setzen. Richtig. Also das erzählst du mir gar nicht. Ja, klar, ein Kind ist natürlich... bei mir natürlich auch noch eine Besonderheit. Ja, aber das ist ja nur was ganz, das ist ja Pille-Palle-Puh hier, dieses einmal im Radio moderieren, aber ein Kind in die Welt setzen, das ist ja nur schon was ganz, ganz Gewichtiges und Besonderes, ne? Ja, aber das Problem dieser Krankheit ist nämlich, dass sie auch vererbbar ist. Also die Chancen, dass meine Lebenspartnerin, was jetzt auch getestet wird in naher Zukunft, diese Voraussetzung auch erfüllen kann, mit mir ein Kind zu zeugen, was dann nicht eben krank ist, genauso wie ich es bin, sind halt sehr gering. Aber die Gefahr besteht schon. Die Gefahr besteht mehr, als dass es gesund ist, auf jeden Fall. Ach so. Ja, wie habt ihr euch denn dann entschieden? Wollt ihr es denn dann? Wir werden das mit einem Gentest oder mit einem Bluttest kann man das vorher bestimmen und kann dann schauen, ob es möglich wäre und wenn halt wirklich nur 1% oder 10% Möglichkeit besteht, dann werde ich auf diesen Wunschtraum verzichten müssen. Mhm. Achso, das kann man, ich dachte, das wäre schon alles abgeklärt, dass auf jeden Fall ein großes Risiko besteht. Ja. Das kann man jetzt nochmal untersuchen, oder? Ja, das kann man eben aufgrund der Chromosome und der Veranlagung ihrerseits und meinerseits kann man dann auch bestimmen, ob sie meine Genkette, die ja bei mir defekt ist, ergänzen. Aber ihr seid entschieden, wenn auch nur ein kleines Risiko besteht, dass ihr es nicht tun wollt. Mhm. Ja, das finde ich auch in Ordnung, so richtig so. Ich möchte das einfach nicht meinem eigenen Kind tun wollen. Ja. Also Frank, vielleicht hat es ja irgendjemand gehört, auch von den Kollegen, es hören ja viele Kollegen bundesweit aus Radio- und Fernsehstationen zu. Vielleicht kann dir irgendjemand da vielleicht so ein bisschen behilflich sein für deinen Traum. Wäre vielleicht nett. Oder vielleicht eine Einladung mal. Mal gucken, vielleicht haben wir einen kleinen Stein ins Rollen gebracht. Würde ich mich freuen. Ja. Ist aber wie gesagt ein Traum und das war auch nicht der Grund meines Anrufs. Der Anruf hat auch einfach den Grund, dass ich den Leuten auch sagen will, dass sie jeden Tag mit einem Lächeln aufstehen sollen, mit einem Lächeln ins Bett gehen sollen, weil das Leben ist so kostbar. Und realisiert, so du bist jetzt 29 Jahre alt und du hast gesagt, die Ärzte würden dir vielleicht noch 10 Jahre geben, ungefähr, bis dann 40 sind. Wenn überhaupt. Realisiert man das so dann mit 29, dass man vielleicht nur noch 10 Jahre zu leben hat? Kann man diesen Zeitraum anders begreifen, als wenn jemand sagt, du hast noch 20 Jahre zu leben? Ich habe das schon, glaube ich, mit 15 realisiert oder mit sogar noch früher. Also ich habe mich auch mit dem Tod sehr auseinandergesetzt und der Tod ist jetzt für mich nichts, wovor ich Angst habe. Er ist für mich im Prinzip wie mein Schatten, er ist da und ist er, aber ich akzeptiere ihn, dass er da ist, aber ich tue mich jetzt nicht damit sagen, okay, ich bin krank und oh je und mir geht so schlecht, weil dann habe ich vielleicht noch 2 Jahre. Also das ist ja. Sondern ich motiviere mich jeden Tag selber, meine Freundin mit ihrer Liebe zu mir motiviert mich und das ist all das, wo ich den Tag aber auch wahrscheinlich gegenüber vielen anderen Menschen viel effektiver erlebe. Und für mich auch nutze. Ich wünsche dir von Herzen natürlich auch alles Gute, Frank. Dankeschön. Auf Wiederhören, tschüss. Einen schönen Abend noch. Dankeschön, tschüss. Ja, tschüss. Herzlich willkommen jetzt am Telefon Samir, 26 Jahre alt, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen. Ja, zunächst einmal ein ganz großes Kompliment an deine Sendung. Vielen Dank. Also ich finde, dass du das fantastisch machst. Du machst das, obwohl du, so viel wie ich weiß, ja keine psychologische Ausbildung oder so etwas Nein. Machst du das hervorragend. Also du bist sehr einfühlsam zu den Leuten, wo ihr anrufen und sehr verständnisvoll. Vielen Dank. Und ja, aber jetzt zu meinem Thema. Mhm. Also mein Thema ist, quasi gesagt, oder mein letzter Wille ist, dass ich ja noch ein einziges Mal meine kleine Tochter im Arm gerne halten würde, gerne sehen würde. In den Arm, im Arm halten möchtest? Richtig. Ja. Also ich bin HIV-positiv, beziehungsweise ich habe AIDS. Mhm. Und die Krankheit ist ausgebrochen? Die ist aus 14 Monaten ausgebrochen. Mhm. Wie geht es dir jetzt im Moment? Ja, momentan geht es mir also noch relativ gut, würde ich sagen. Also das wird in nächster Zeit wohl nicht mehr so gut aussehen. Ja, aber momentan geht es mir noch den Umständen entsprechend sehr, sehr gut. Und ich bin froh, dass es mir noch sehr, sehr gut geht. Und mein einziger Wunsch wäre halt noch also solange es mir noch so gut geht, meine Tochter noch einmal zu sehen und sie noch einmal festzudrücken. Wie alt ist denn deine Tochter? Meine Tochter ist 7 Jahre alt. Und hast du keinen Kontakt zurzeit zu ihr? Warum nicht? Also meine Tochter lebt bei meiner Mutter, also beziehungsweise meiner Ex-Frau. Moment, ja, also bei der Mutter oder Ex-Frau? Also bei ihrer Mutter? Bei meiner Ex-Frau meine ich. Also bei ihrer Mutter und meiner Ex-Frau. Ja, und ja, also die verweigert täglichen Kontakt, also dass ich sie sehen darf. Also ich rufe sie an und ja, sie will es einfach nicht. Also ich habe mehrmals, tausendmal versucht, dass sie, dass ich mit ihr reden darf oder mal mit ihr rede. Warum will sie das nicht? Ja, ich weiß auch nicht. Also schwer zu sagen. Also ich gibt zum Beispiel zwei Möglichkeiten. Zum einen ist natürlich möglich, dass sie Angst hat, dass ich sie irgendwie mit der Krankheit infiziere, wobei das natürlich absoluter Quatsch ist. Mhm. Also deine Ex-Frau weiß Bescheid, dass du positiv bist und krank bist. Ja, die weiß Bescheid. Das war auch der Grund, dass sie mich verlassen hat. Mhm. Und ja, und was ich eigentlich eher glaube, ist, dass sie noch Wut auf mich hat, irgendwie aufgrund der Sache, ich habe sie betrogen und dadurch war ich mich infiziert. Mhm. Und ich glaube, dass das eher der Hauptgrund ist, dass ich sie nicht sehen habe, dass sie eben noch ihre persönliche Wut... War das ein einmaliger Ausrutscher? Bist du einmal fremdgegangen und hast das Tier schon geholt? Oder? Genau, also es war ein einmaliger Ausrutscher. Es war also ich muss dazu sagen, also es war absolut meine Schuld. Ich gebe dazu keinem anderen die Schuld, es war meine Schuld. Mhm. Einmal fremdgegangen, dann ohne Gummis Sex gehabt und es ist schon passiert. Genau, also eigentlich ein Horrorszenario. Mhm. Hast du noch von der Frau irgendwas gehört, mit der du geschlafen hast? Nein, ich habe seit dieser Nacht also nicht mehr mit dieser Frau gehört. Die Frau war dann verschwunden. Mhm. Und wie gesagt, das war ein einmaliger Ausrutscher und ja, ein einmaliger Ausrutscher mit Folgen halt. Wie lange hast du denn jetzt deine Tochter nicht mehr gesehen? Das sind jetzt circa 3 Jahre. 3 Jahre nicht mehr? Ja. Und man muss dazu sagen, ich hatte mit meiner Tochter immer ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Also ich habe die wirklich sehr geliebt. Und ihr seid 3 Jahre jetzt auch getrennt oder seid ihr schon länger getrennt? Du und deine Frau, Ex-Frau. Meine Frau und ich sind auch 3 Jahre getrennt. Mhm. Das heißt, ihr habt anfänglich eine ganz normale Familie. Das Kind ist 4 Jahre mit euch zusammen aufgewachsen. Richtig. Es ist eine sehr enge Bindung, natürlich, wie es normal ist, entstanden zwischen Vater und Tochter. Genau. Und seitdem radikal darfst du sie nicht mehr sehen. Richtig, also meine Frau, wie gesagt, verweigert mir jeglichen Kontakt zu ihr. Mhm. Hast du da irgendetwas unternommen, rechtlich, gerichtlich? Ja, natürlich. Also ich weiß, dass ich rechtlich Schritte unternehmen könnte und natürlich auch Möglichkeiten hätte, aber mein persönlicher Wunsch ist einfach, ich will nicht irgendwie Kraft dazu, also nicht irgendwie Unfrieden stiften. Also ich will, dass sie entweder aus freien Stücken mir das erlaubt oder überhaupt nicht. Also ich will jetzt nicht noch irgendwie, verstehst du, wenn ich jetzt sterbe und so, dann will ich nicht, dass es noch große Probleme zurückkommt. Ich will einfach, dass sie... Welche privaten, sage ich jetzt mal, wenn es nicht über Rechtsanwälte gelaufen ist, welche privaten Initiativen hast du denn ergriffen, um sie umzustimmen? Ja, ich versuche, wie gesagt, fast jeden Tag bei ihr anzurufen und wenn sie dann abnimmt und sagt, ich soll sie in Ruhe lassen, und ich hätte genug Schaden angerichtet und es würde reichen. Aber sie weiß, dass es dir ausschließlich darum geht, deine Tochter zu sehen und zu mit ihr zu sprechen. Ja, ich denke, mittlerweile müsste sie das wissen. Hast du ihr schon mal einen Brief geschrieben? Ja, ich habe alles, also eigentlich alles versucht, was man nur irgendwie tun kann. Und irgendwie, ja, sie will es, entweder will es nicht verstehen oder sie kann es nicht verstehen. Wie, und seit Jahren rufst du jeden Tag einmal da an? Ja, nicht jeden Tag, aber sehr, sehr oft. Ja. Also ich rufe nicht nur an, ich fahre zu ihr und... Ja, wenn sie mir überhaupt die Tür aufmacht, dann heißt dann, ich soll sofort verschwinden. Und wie gesagt, ich hatte genug Schaden angerichtet, was ich auch im Endeffekt verstehen kann. Ich kann mir denn so hartherzig sein, dass sie seit Jahren macht die Frau dir die Tür wieder vor der Nase zu oder sagt immer den gleichen Satz, du hast genug Schaden angerichtet? Genau. Also ich kann es alles einfach nicht verstehen. Aber wie gesagt, ich habe sie sehr verletzt, das kann ich verstehen. Ja gut, ich will dich ja auch nicht frei und reinsprechen. Du hast ja jetzt die Strafe selbst auch auszubaden und zu tragen. Aber das sind ja zwei verschiedene Themen, finde ich. Es geht ja jetzt mal um deine Tochter und um die Beziehung auch zwischen der Tochter zu ihrem Vater. Deine Frau entzieht eurer Tochter ja auch den Vater, ne? Ja, wie gesagt, ich denke, an dem Punkt zieht meine Frau ihre persönliche Wut in den Vordergrund auf mich. Ja, aber sie instrumentalisiert das Kind. Sie instrumentalisiert genau. Das Kind. Irgendwann, ja, das ist auch so. Ich hoffe, dass du nicht stirbst, dass du noch lange leben wirst, aber sollte es passieren, wird vielleicht deine Tochter mal die Mutter fragen, wieso habe ich meinen Vater nicht mehr gesehen? Warum hast du es verboten, dass ich meinen Vater sehe, dass er mich nochmal mit mir sprechen kann? Das hast du absolut recht, was du damit sagst. Mhm. Also, aber ich weiß ja nicht, wie ich es so umstellen kann, verstehst du? Ich verstehe schon. Gibt es denn gar keine irgendwelche Freunde von früher noch oder irgendwelche Eltern, irgendwelche Menschen, die zu beiden guten Kontakt haben, die da vermitteln könnten? Es gibt noch einige Freunde der Familie, die ich kenne, aber die sind sehr abweisend zu mir und ja, anscheinend kommen die auch nicht damit zurecht, dass ich eben krank bin und eben meine Frau sehr verletzt habe. Also, weiß denn deine Frau, dass du im Moment, also zumindest seit einiger Zeit, akut erkrankt bist? Dass es dir nicht meine Frau, also so viel wie ich weiß die über meinen momentanen Gesundheitszustand sehr gut Bescheid, so wie ich das weiß. So hundertprozentig kann ich nicht sagen, aber ich denke, dass sie das im Großen und Ganzen weiß. Mhm. Also sie weiß auf jeden Fall, dass die Krankheit ausgebrochen ist und dass es mir momentan den Umständen entsprechend geht. Mhm. Kannst du noch arbeiten im Moment oder irgendwas tun? Oder nein, ich kann momentan nicht arbeiten. Mhm. Also ich versuche eben die Zeit so gut wie möglich rumzukriegen. Und wie gesagt, ich hoffe, dass ich noch sehr, sehr lange lebe und dass es mir noch so gut geht wie jetzt. Und wie wirst du therapeutisch behandelt im Moment? Ich habe momentan also im Krankenhaus und einen Anstalt. Mhm. Und da muss ich also bisher dreimal die Woche hin. Mhm. Ja, und das ist eigentlich momentan alles, was ich tue. Ich habe verschiedene Selbsthilfegruppen, wo ich teilnehme, an verschiedenen Wochentagen oder an verschiedenen. Nimmst du viele Medikamente ein? Ja, momentan halte ich noch in Grenzen. Also ich muss aber, wenn das also stärker wird und ich mehr, sagen wir mal, Schmerzen bekomme und es mir einfach schlechter geht, dann muss ich mehr nehmen, hat der Arzt gesagt. Momentan versuche ich eben noch den Arzt klar zu machen. Also ich bin nicht so ein Typ, der nicht so gerne Medikamente nimmt. Und ich versuche eben so wenig wie möglich es geht. Aber natürlich ohne Medikamente geht es nicht. Das ist klar und eben so wenig wie es geht. Das ist dein aller wichtigster Wunsch, dieses dein Mädchen zu sehen, nochmal zu sehen. Ja, meine Tochter war die Welt für mich und ist sie immer noch. Mhm. Und es war einfach mein Lebenstraum, bevor ich also nicht mehr die Möglichkeiten dazu habe, auch gesundheitlich, sie einfach noch einmal in den Arm und ganz fest zu drücken. Das war mein letzter Wunsch, mein letzter Lebensziel. Guckt deine Ex-Frau diese Sendung, weißt du das? Ich weiß auf jeden Fall, dass sie früher das sehr oft geguckt hat, wo ich noch mit ihr zusammen war, dass sie ein sehr, sehr großer Fan von dir ist und genauso wie ich. Und es könnte sein, also hundertprozentig kann ich nicht sagen, aber... Würdest du gerne jetzt hier übers Radio, übers Fernsehen etwas zu ihr ganz gezielt, konkret sagen, sie ansprechen? Ja, das würde ich schon gerne tun. Dann tu das, ja, bitte mach es. Ja, also hallo Maria, ich weiß, dass ich dich sehr verletzt habe und dass ich sehr viel Scheiße gebaut habe, aber ich finde, dass du mir wenigstens die Gelegenheit geben solltest, solange ich noch kann, eben unsere Tochter, die Julia, einfach noch einmal zu sehen und dass ich ihr noch einmal sagen kann, wie sehr ich sie liebe und dass mir alles sehr leid tut und dass ich sie einfach noch einmal im Arm halten darf und mehr will ich nicht wirklich, ich will überhaupt nichts mehr und ich will einfach, auch ich würde niemals rechtliche Schritte einleiten, das weißt du, weil ich eben will, dass wir im Frieden auseinandergehen und ich auf gar keinen Fall sterben möchte mit irgendwelchen eher schlechtes zurücklassen will und ich hoffe einfach, dass du mir die Möglichkeit gibst und überlegst mir nochmal, weißt du weißt, wie sehr mir, wie viel mir Julia bedeutet und bitte überlegst mir noch einmal. Danke. Ich würde vielleicht einen Satz auch noch, sagen wir, wenn du gestattest, zu der Maria sagen, sofern sie jetzt zuschaut und zuhört. Maria, ich kann das überhaupt nicht beurteilen, was dir angetan wurde und wie sehr du verletzt worden bist. Darüber will ich jetzt nicht sprechen, das steht mir auch gar nicht zu. Aber tu es doch für das Kind auch. Versuche doch über die Verletzung hinwegzugehen und tu es für das Kind, dass dein Mädchen ihren Vater auf jeden Fall nochmal sehen kann und mit ihm sprechen kann. Samia, ja. Ich wünsche es dir wirklich von Herzen, dass dieser Wunsch in Erfüllung geht. Und vielleicht hat deine Frau, die Maria, ja zugeschaut oder zugehört. Und vielleicht hat sich was in ihr da auch in Bewegung gesetzt durch das Gespräch und deine Ansprache auch. Ja, wie gesagt, eigentlich ist meine Frau ja eine sehr verständnisvolle, nur halt in dem Punkt ist sie, also sie, wie gesagt, sie setzt in dem Punkt, was eigentlich ich falsch finde, ihre persönlichen Gefühle, eben ihre Wut auf mich eben in den Vordergrund. Und das finde ich eben falsch. Mhm. Von Herzen alles Gute. Danke, Domi, und noch viel Glück. Ich hoffe, dass deine Sendung noch lange existieren wird, weil sie ist wirklich gut und ich finde es einfach toll. Ich danke dir vielmals. Auf Wiedersehen. Ja. Tschüss, Domi. Ja. 1.30 Uhr in ein paar Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. 1.31 Uhr ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der Live-Telefon-Talkshow Domian. Und heute Nacht heißt unser Thema Mein letzter Wille, Testamente. Habt ihr euer Testament schon gemacht? Was ist euer letzter Wille? Habt ihr vielleicht einen ganz besonderen Wunsch noch zu Lebzeiten? Oder habt ihr mal vielleicht überraschenderweise sogar etwas geerbt, etwas Großes geerbt? Wenn ihr mit mir darüber sprechen wollt, Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Jetzt bin ich verbunden. 12 Jahre alt. Jacqueline, hallo. Morgen. Morgen, Jacqueline. So spät noch auf? Ich kann nicht schlafen. Warum nicht? Weil die Ärzte waren vorhin noch mal drin. Die haben das eine Mädchen neben mir reingeschoben, die auch bei mir liegt. Wo bist du denn im Moment? Im Krankenhaus. Im Krankenhaus? Und da kannst du Fernsehen gucken um die Zeit noch? Oder ja. Radio hören? Also ich höre Radio. Du hörst Radio, mhm. Und die haben ein Mädchen reingeschoben? Das ist jetzt von der Intensivstation runtergekommen. Mhm. Die hat auch ich habe einen Hirntumor. Mhm. Habe in 2 Tagen meine 4. Chemotherapie. Und die Ärzte haben zu mir gesagt, dass man da nichts mehr retten kann. Also man kann mit einer Operation nichts mehr bewirken. Mhm. Und das Mädchen, das neben mir liegt, der haben sie den Hirntumor jetzt erfolgreich entfernt, hat sie mir gesagt. Wie lange hast du denn diese Erkrankung schon, Jacqueline? Ein Jahr. Ein Jahr. Und wie hat sich die bemerkbar gemacht? Ich habe dauernd Kopfschmerzen gehabt, nicht so normale, sondern so einen richtigen stechenden Schmerz war das. Mal stechen, mal ziehen. Mhm. Und dann bin ich damit dann zum Arzt gegangen und dann wurden da einige Tests und Untersuchungen gemacht und dann haben sie mir die Nachricht übergebracht. Die haben es dir direkt gesagt, nicht deinen Eltern zuerst? Erst haben sie es meinen Eltern gesagt und die haben es dann mir gesagt und ich habe gedacht, das ist nur so ein Scherz. Mhm. Aber dann habe ich mit den Ärzten darüber geredet und die haben gesagt, das ist leider kein Scherz. Und die haben gleich gesagt, dass man das nicht operieren kann? Ich habe erst die Hoffnung gehabt, dass das noch operabel ist, also dass man das irgendwie wegmachen kann und dass ich dann normal weiterleben kann. Und vor einem halben Jahr bin ich erst so mal in die Röhre da gekommen worden, wo die dann in den Kopf reingucken. Mhm. Und da haben sie dann gesagt, der ist schon so groß wie fast wie so ein Tennisball. Und haben gesagt, da ist mit einer Operation nicht mehr viel zu bewirken. Mhm. Und jetzt beginnt in ein paar Tagen eine Chemotherapie, sagst du? In 2 Tagen habe ich die 4. Die 4. Und da setzen die Ärzte auch keine große Hoffnung rein? Die denken, also durch die Blutergebnisse haben sie gesagt, dass sich wahrscheinlich noch mehrere Krebsgebilde in meinem Körper gebildet haben und die werden dann durch die Chemotherapie also weggemacht, so wie die das gesagt haben, so direkt die Fachausdrücke, die weiß ich gar nicht. Aber der Haupttumor im Kopf wird dadurch nicht beeinträchtigt oder geschädigt? Die Ärzte haben ab und zu manchmal noch eine Hoffnung, dass er doch etwas kleiner wird, aber da hat sich bis jetzt nichts getan. Also nach den ersten 3 Chemotherapien hat sich überhaupt nichts getan? Du bist ja erst 12 Jahre alt, bist ja super jung. Wie hast du denn das bisher verkraftet? Man hört ja immer, dass die Chemotherapien die Leute richtig umhauen und sehr schlimm, dass man sehr schlapp davon ist und sehr schlecht und man sich richtig fertig gefühlt hat. Wie ist das denn bei dir? Nach den ersten beiden Chemotherapien, da hatte ich keine Lust mehr gehabt zu leben. Da wollte ich aufhören. Da habe ich dann auch gesagt, die sollen bei mir alles draus machen, dass sie sollen mich einfach nicht mehr weiter behandeln. Da hatte ich dann keine Lust mehr gehabt. Ich habe mir da die schlimmsten Sachen vorgestellt und habe auch nachts Albträume bekommen und so. Und die Ärzte, haben wir dann immer versucht, mir Mut zu machen und dass ich dann doch weiterkämpfen soll. Und deine Eltern wahrscheinlich auch? Die haben auch alles getan. Also wenn ich das Krankenhaus für ein paar Stunden verlassen darf, dann gehen die mit mir immer also Eis essen, also soweit ich essen darf. Ja, manches darf ich auch nicht essen. Wie lange bist du jetzt schon in den Krankenhäusern oder im Krankenhaus insgesamt? Wenn man alles zusammenzählt, ein Dreivierteljahr. Dreivierteljahr. Hast wahrscheinlich auch die Haare dann verloren, ne? Ich habe leider eine Glatze, aber dagegen kann man nichts machen, das kommt durch die Chemotherapie. Ja, das ist noch das kleinste Übel, ne? Da kann man Käppchen aufziehen und dann hat sich das wieder. Ja. Wie geht's dir denn jetzt so im Moment? Fühlst du dich schlapp oder hast du auch Kopfschmerzen? Wie geht's dir? Ich habe im Moment auch wieder Kopfschmerzen und bin auch total nervös wegen meiner 4. Chemo. Mhm. Weil bei den meisten hört man ja, dass die gerade mal dann überhaupt die dritte überlebt haben. Mhm. Und ich stehe jetzt kurz vor meiner vierten. Mhm. Wenn man mit 12 Jahren so eine Diagnose erfährt, dass man so schwer krank ist, was geht denn da in einem vor? Was ist in dir vorgegangen, als du das richtig kapiert hast, wie schwer krank du bist? Ich bin in ein Loch gefallen. Mhm. Ich habe gedacht, jetzt ist es aus. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass ich überhaupt noch so lange lebe. Ich habe gedacht, jetzt noch 1-2 Tage und dann ist es vorbei. Mhm. Nur jetzt lebe ich halt schon 1 Jahr damit und hoffe auch, dass es noch ein Jahr wird und dass es dann doch noch ein Jahr wird. Mhm. Und also, dass es doch noch einige Jahre wird, auch wenn ich weiß, dass ich nie mehr richtig gesund werden kann. Mhm. Kommen dir da schon mal so Gefühle, dass du denkst, mein Gott, warum muss mich das denn treffen? Ich bin doch so jung und alles vorher war in Ordnung. Warum? Das ist auf einmal gekommen. Ich habe auch gedacht, das ist nur ein böser Scherz und ich wach gleich auf. Mhm. Das war nur ein böser Traum. Mhm. Aber war leider keiner. Mhm. Du heißt ja unsere Sendung Mein letzter Wille oder Testamente. Hast du einen besonderen Wunsch, einen letzten Willen? Ich möchte allen sagen, die jetzt zuhören, die noch eine Chance haben, gesund zu werden und manche schon kurz vorm Ende sind, also die aufgeben wollen, dann möchte ich sagen, dass sie nicht aufgeben sollen, sondern auch, wenn man ihnen helfen kann, dass es immer noch ein zweites Leben gibt. Mhm. Und ich glaube auch ans Leben nach dem Tod. Mhm. Und ich schätze mal, dass ich dann mehr Glück habe. Und ich möchte allen, die jetzt zuhören, die auch unheilbare Krankheiten haben oder die jetzt auch Krebs haben, denen das aber entfernt werden kann oder die auch Chemotherapien machen müssen, möchte ich denen Mut zusprechen, dass sie nicht aufgeben sollen, weil ich weiß, dass ich nicht mehr lange zu leben habe, aber ich gebe trotzdem nicht auf. Ich versuche trotzdem weiterzukämpfen, auch wenn ich weiß, dass es im Endeffekt keine Chance mehr habe. Vielleicht doch eine ganz kleine. Ich hoffe, dass irgendwann doch noch ein Ergebnis kommt, dass der Tumor in meinem Gehirn schrumpft und das dann doch noch operabel wegmachen werden kann. Jacqueline, kannst du das für dich so beantworten? Du hast ja schon so viel mitgemacht und das war ja so ein Hammerschlag, auch als du die Diagnose erfahren hast und dann die 3 schweren Chemotherapien. Woher so du dennoch so die Kraft nimmst, so zu sprechen wie gerade und auch die Kraft nimmst zu hoffen, eben nicht aufzugeben? Ich habe viele Freunde und ich habe auch eine Freundin, die hat Lungenkrebs gehabt, der wurde das erfolgreich entfernt. Auch in deinem Alter? Nee, die ist 4 Jahre älter als ich. Mhm. Und die hat mir das auch dann erzählt, wo die Diagnose gemacht worden ist. Und die hat auch nur eine Chemotherapie, Gott sei Dank, gebraucht. Mhm. Und hat dann auch immer mit mir gesprochen und ist auch jeden Tag bei mir und sagt, dass ich nicht aufgeben soll. Und ich habe einen riesengroßen Freundeskreis. Mhm. Und die kommen dann immer alle zu mir und schenken mir Blumen und Karten und sagen, dass ich nicht aufgeben soll. Gibt es auch noch so Kontakt zu Klassenkameraden von früher? Die kommen auch jeden Tag. Mhm. Die bringen mir auch die Hausaufgaben, auch wenn ich da im Moment nicht viel anfangen kann. Achso, du hast auch dann im Krankenhaus noch immer ein bisschen versucht zu lernen, noch ein bisschen beim Stoff zu bleiben? Weil ich hatte immer die Hoffnung, dass der Tumor schrumpft und dass der dann, wenn der weg ist, dass ich dann ganz normal weiterleben kann. Und bis vor einem halben Jahr habe ich auch noch fest daran geglaubt, nur langsam schwingt doch die Hoffnung hin und her. Mhm. Und ich lerne auch jetzt noch tüchtig weiter, weil es kann ja sein, dass er doch noch schwimmt. Mhm. Und dann sitze ich da hinten und ich sitze da ganz unten und weiß nicht mehr, was ich machen soll und komme dann mit dem Stoff nicht weiter. Mhm. Und ich kriege auch meinen Klassenlehrer, der kommt auch jeden Tag zu mir und ich finde das auch gut. Dann, wenn ich in der Schule Probleme habe, also wenn ich da irgendwie mit dem Stoff nicht klarkomme, hilft er mir dann auch. Ich finde das gut, dass du bis zum, auch wenn es dir schon mal ganz, ganz dreckig geht, einfach weiterlernst und vor Augen hast, vielleicht komme ich dann doch nochmal raus und alles wird gut und dann finde ich besser den Anschluss. Das ist eine gute Lebenseinstellung, finde ich, Jacqueline, wirklich. Danke. Ich finde überhaupt, dass du ein super tolles Mädchen bist für deine 12 Jahre. Ich unterhalte mich ja mit dir wie mit einem Erwachsenen. Ja, sagen viele zu mir. Auch die Ärzte haben gesagt, ich habe das zwar am Anfang nicht glauben wollen und bin auch so in das Loch gefallen, aber jetzt sagen die Ärzte, die haben es nicht mehr mit dem Kind zu tun, sondern... Weißt du, was ich auch glaube, Jacqueline? Dass man, wenn man so ein schweres Schicksal hat, da wird man auch schneller erwachsen und wird auch reifer. Du könntest wahrscheinlich so von deiner Lebenserfahrung jetzt schon andere Zwölfjährige alle in die Tasche stecken, weil du einfach so viel mitgemacht hast. Und eben nicht nur Spaß und Spiel und Playstation und weiß ich, was man mit 12 Jahren alles macht, sondern du hast halt eine ganz harte Realität auch im Nacken im Moment. Und da wird man halt auch reifer von. Ich versuche, das Beste draus zu machen. Jetzt sag mir doch noch, in ein paar Tagen geht die Chemotherapie los, die vierte. In 2 Tagen. Wie sieht das ganz genau aus? Du bekommst dann Infusionen mit... Ich krieg dann Beruhigungsspritzen und krieg auch Antibiotika gespritzt. Also durch Infusion. Und dann werde ich in so einer, ja, wie so eine Kabine ist das, werde ich dann mit dem Bett reingeschoben, liege da halbnackt auf dem Bett. Und die Ärzte haben gesagt, das ist sowas ähnliches, ich weiß das nicht so genau, ultraviolette Strahlen oder sowas strahlen dann auf den Körper ein. Also mit Wärme, damit genug Wärme da ist? Ja. Und ist das auch ein Raum, der so steril ist? Also der ist sehr steril, ja. Und da bist du aber ganz alleine dann in dem Raum. Da bin ich ganz allein. Da sind auch keine Ärzte drin oder so. Auch die Schwestern, die mich da reinschieben, die haben dann Mundschutz, Kopfschutz, Schutzbekleidung, haben die alles an. Weil da wird ja jedes Mal dann gereinigt und der muss ja auch sauber sein. Und wie geht das dann mit Besuch? Muss dann, wenn deine Eltern dich zum Beispiel besuchen kommen, müssen die auch dann diese Raumanzüge anziehen? Ich liege auf einer normalen Station, also da müssen sie Gott sei Dank noch nichts anziehen. Nee, aber ich meine, wenn das dann soweit ist mit der Chemotherapie. Da darf dann keiner reinkommen. Die stehen dann vor dem Fenster und winken mir zu und beten für mich und... Du musst du dann ganz, ganz still im Bett liegen oder darfst du auch mal in diesem Raum dich mal bewegen? Ich liege meistens nur auf dem Bett, weil ich bin da geschwächt dadurch, dass ich auch Beruhigungsmittel bekomme. Weil ich ja dann immer nervös werde, weil ich Angst habe, ich schlafe jetzt ein und wach nicht mehr auf. Deswegen liege ich da meistens ganz ruhig und weil ich auch Angst habe, dass dann doch irgendwie was schief geht oder so. Da liege ich eigentlich nur ganz ruhig in meinem Bett. Wie lange dauert diese vierte Chemotherapie dann? Die Ärzte haben gesagt, da kann ich bis zu 2 Stunden drinnen liegen. Nur ich hoffe, dass ich dann irgendwie ganz ruhig bin. Und danach kommst du dann wieder auf dein normales Zimmer? Da komme ich dann auf die normale Station. Und wird das mehrfach wiederholt, dieser Vorgang, den du gerade beschrieben hast, in diesem sterilen Raum? Das ist jetzt das vierte Mal, dass ich in den Raum komme. Also ist dann bei dem vierten Mal auch dann ein einmaliger Vorgang in diesem sterilen Raum? Ja. Und manchmal wünsche ich mir schon, dass meine Eltern dann reinkommen dürfen. Nur dadurch, dass sie Strahlen dann direkt auf mich drauf scheinen, oder so ähnlich wie die Ärzte mir das gesagt haben, dass wenn die da irgendwie in Berührung kommen, ich weiß es nicht, ich habe mit den Ärzten da noch nicht so drüber gesprochen, da habe ich dann Angst, dass meinen Eltern dann irgendwas passiert, weil die sind Gott sei Dank kerngesund und die sollen auch noch weiterleben, weil die sind ja auch noch nicht so alt. Wie gehen denn deine Eltern mit deinem Schicksal um? Wie packen die das so weg? Kriegst du das mit? Oder zeigen die so gar nicht ihre wirklichen Gefühle vor dir? Wenn meine Mutter länger bei mir ist, dann merke ich auch, wie sie traurig wird und die weint auch sehr oft bei mir. Die versucht immer, ihre Tränen zu unterdrücken, doch meistens klappt es halt nicht. Und da versuche ich sie dann auch irgendwie zu trösten und sage ihr, Mama, es geht doch irgendwann weiter. Weil auch sie hat noch ein bisschen Hoffnung und mein Vater hat Hoffnung. Hast du Geschwister auch noch? Nein, ich bin Einzelkind. Dann machst du der Mama noch ein bisschen Mut, wenn die Mutti weint und dann sagst du, ach, es wird schon werden. Und ich habe auch jetzt wieder, Adrenalinstoß gekriegt, wie man da manche dazu sagen. Wenn ich die Krankheit nicht hätte, würde ich in 7 Monaten ein Schwesterchen oder ein Brüderchen kriegen. Hat mir meine Mama gestern gesagt, dass sie wieder schwanger ist und wenn ich dann halt nicht mehr da bin, dann hat sie ein Kind, wo sie sich dann doch noch etwas dran klammern kann und sagen, die Jacqueline ist zwar nicht mehr da, aber dafür habe ich dich jetzt. Also ihr zweites Kind dann. Und ich hoffe, dass dem Kind das nicht passiert. Also, dass es das gleiche Schicksal nicht erleiden muss, das ich erleide. Ist das sehr anstrengend für dich, jetzt so ein Gespräch zu führen? Es geht. Ich kann, also ich liege ruhig in meinem Bett und im Moment habe ich zwar Kopfschmerzen, aber anstrengend ist es im Moment nicht. Aber manchmal, wenn dann die Ärzte kommen und mir immer ausfragen, wie es mir geht und dann immer Tests und so machen, da würde ich denen am liebsten schon mal eine runterhauen und würde sagen, jetzt lasst mich doch mal in Ruhe und so. Weil ich dann immer noch denke, das ist ein Traum und ich wache gleich auf. Gibt es denn noch so nette Kleinigkeiten, auf die du dich so freuen kannst? Beispielsweise, du hast gerade was von Eis essen gesagt, darfst du das so? Mal Süßigkeiten essen oder? Süßigkeiten darf ich nicht, aber ich darf Eis ohne Zucker essen. Also schmeckt das, Eis ohne Zucker? Nee, aber es ist... Besser als kein Eis, ne? Ja, das ist sowas Ähnliches wie Eis, aber ich freue mich dann schon mal, wenn ich wenigstens für ein paar Minuten das Krankenhaus verlassen kann und ja, mich wie ein normales Kind benehmen. Sie gehen dann auch auf den Rummel und so, und soweit ich fahren darf mit den Geräten, versuche ich das auch zu machen. Achso, du hast denn so Tropfe immer noch an dir? Hab ich, ja. Das heißt, wenn ich dann aus dem Krankenhaus rausgehe, dann darf ich die für die paar Minuten ablassen. So, Jacqueline, jetzt kann ich dir eine Sache hundertprozentig sagen, dass jetzt Hunderttausende, wirklich Hunderttausende von Menschen dir die Daumen drücken und in Gedanken bei dir sind, dass du das schaffst und dass diese kleine Chance, aus dieser kleinen Chance, die du hast, eine ganz große Chance wird. Und dass dieser verdammte Tumor in deinem Kopf vielleicht doch endlich anfängt zu schrumpfen. Das wünschen 100.000 Menschen dir jetzt, Hunderttausende. Ich auch. Ich hoffe auch, dass da... Ich habe auch immer noch, auch wenn es nur eine kleine Hoffnung ist, ich habe die Hoffnung noch, dass es jeden Augenblick anfangen kann zu schrumpfen. Und dann liege ich schon auf dem OP-Tisch und dann wird er mir endlich entfernt. Vielleicht schlägt ja wirklich jetzt die vierte Chemotherapie an. Und vielleicht hat dann wirklich all deine Kraft und dein Durchstehen sich auch gelohnt. Und dass du hinterher dann sagst, gut, dass ich es durchgehalten habe und nicht eingeknickt bin mittendrin. Du bist ein ganz tolles Mädchen, Jacqueline, nochmal. Und halt jetzt die letzte Etappe auch durch. Und wir drücken so die Daumen, dass es klappt und dass du es schaffst. Ich gebe mein Bestes. Alles, alles Liebe und alles Gute, Jacqueline. Danke. Auf Wiedersehen. Und du mach weiter so. Ja. Tschüss, Jacqueline. Okay, tschüss. Ich glaube, da müssen wir uns alle schämen, wenn wir wegen irgendwelcher Kleinigkeiten, die wir manchmal so im Leben haben, jammern und uns ärgern, ne? Wenn man sowas hört, was die Jacqueline gerade erzählt hat. Ingrid ist dran. 51 Jahre, guten Morgen. Ja, ich höre. Ich wünsche Ihnen auch alles, alles Gute. Ja, vielen Dank. Viel Kraft. Ich habe angerufen, weil ich den letzten Willen von meinem Mann nicht erfüllt habe. Was war das für ein Wille, Ingrid? Mein Mann hatte eine seltene Muskelerkrankheit und wollte seinem Körper der Forschung stiften. Ich habe es nicht verstanden, noch einmal. Mein Mann hatte eine seltene Muskelerkrankheit und wollte seinem Körper der Forschung stiften. Also der Forschung stiften? Der Forschung, ja. Dass die daran forschen, wie die Ursache ist oder was. Was war das für eine Erkrankung? Wie ist das denn? ASL ist die Abkürzung, das sind so lateinische Wörter. Die Nerven fressen die Muskeln auf. Also man wird immer weniger, man wird kleiner. Und alle Muskeln außer Herz- und Stießmuskeln funktionieren nachher nicht mehr. Man kann nicht mehr schlucken, man kann nicht mehr sprechen, man kann nicht mehr gehen, man kann gar nichts mehr. Also hat er ein ganz schlimmes Ende wahrscheinlich auch gehabt, ein großes Leid erfahren? Nein. Nein, also bis Dienstag konnte er sich noch alleine in eine Wohnung an der Wand lang gehen und er ist dann Mittwoch ins Krankenhaus gekommen und von Donnerstag auf Freitag ist er dann gestorben. Sprechen wir von letzter Woche? Nein, anderthalb Jahre ist es. Ist das immer noch so, als wenn es letzte Woche war, also das ist noch immer alles so frisch. Und sein Wunsch war nur, oder er hatte veranlasst, dass aufgrund der seltenen Krankheit die Forscher sich damit beschäftigen sollten, mit seinem Körper. Ja. Das hatte er so, das wollte er noch schriftlich machen, aber mein Glück war es, er konnte es nicht schriftlich machen, weil er nicht mehr schreiben konnte. Und ich habe es nicht ausgefüllt und habe immer gesagt, ach, das machen wir nochmal irgendwann, das machen wir nochmal irgendwann. Hast du ihm denn zu Lebzeiten auch gesagt, dass du damit nicht einverstanden bist? Wir haben das Thema immer weit weggeschoben. Vor allem, ich bin ein Optimist. Ich sehe alles, wie mein Mann sagte, er hat noch 6 Wochen ungefähr zu leben oder die erste Sache und das auch, da habe ich gedacht, oh Gott, 6 Wochen, die irren sich, das kann auch noch 2 Jahre dauern, das kann auch noch 3 Jahre. Mhm. Ich habe die 6 Wochen nicht so wahrgenommen. Mhm. Dann ist er gestorben und du hast ihn ganz normal, so wie du es dir vorgestellt hast, beerdigt. Nein, mein Mann hatte 5 Jahre vorher noch eine Bypass-Operation und hatte 18 Tage im Koma. Und danach hat er dann gesagt, wie er beerdigt, also verbrannt und anonym und so weiter und so fort. Und so habe ich das gemacht. Ach, das hat er dann doch noch gesagt? Das hat er nach der Bypass, also 5 Jahre vorher. Ach, 5 Jahre vorher? Ja. Aber das war ja eigentlich... Hinfällig. Das war praktisch hinfällig. Mhm. Na, aber so habe ich es dann beibehalten. Warum? Ja. Warum hast du seinen letzten Willen nicht respektiert? Ja, ich konnte nicht zum Friedhof gehen. Und ich hatte immer so... weiß ich nicht, auftauen, einfrieren, schnippeln, wieder einfrieren, wieder auftauen. Mhm. Und ich weiß nicht, mit dem Gedanken... Ja, der ist für dich nicht schön gewesen, das verstehe ich schon, aber es war ja der Wille deines Mannes. Ja, ist klar, aber das sind wirklich zwei Seelen in einer Brust, sage ich mir immer. Auf der einen Seite sage ich mir, die Forschung muss solche Leute haben. Mhm. Und auf der anderen Seite habe ich dann aber auch wieder sehr egoistisch an mich gedacht. Mhm. Hast du dann danach jetzt oder im Laufe des letzten Jahres auch, plagt dich ein schlechtes Gewissen irgendwie, dass du denkst, ich habe es nicht so gemacht, wie er es wollte? Jein. Mhm. Mal so. Mhm. Also ich sage ja, wenn ich denn denke, meine Güte nochmal, jetzt würde er noch immer irgendwo wieder aufgetaut werden oder wie oder was, ich weiß es nicht. Man hat keine Stätte zum Trauern, ne? Man kann nirgendwo hingehen. Nee. Mhm. Nee, ich meine, jetzt liegt er zwar anonym, ich habe als solches auch keinen Grab, wo ich direkt hingehen kann, sondern es ist eine große Fläche. Mhm. Aber ich kann vor dieser großen Fläche sitzen oder stehen und sage mir, da ist er irgendwo. Mhm. Würdest du, wenn du heute nochmal zu entscheiden hättest, das wieder so entscheiden? Im Moment ja. Mhm. Im Moment ja. Mhm. Mhm. Wie geht denn das eigentlich, wenn man den Körper der Wissenschaft spendet? Ist der Körper dann wirklich weg oder kriegt man irgendwann? Nein, man kriegt ihn dann irgendwann, wenn die dann ausgeforscht haben oder wenn die alles... Ach, kriegt man wieder? Ja. Also das heißt, man könnte ihn dann auch beerdigen, ne? Ja, man kriegt dann eine Urne wieder, der wird dann verbrannt, da ist ja dann nicht mehr viel von über und man weiß ja. Und das hat dich vielleicht doch nicht damit versöhnt, mit dieser Vorstellung, dass du dann doch die Urne bekommst und die... Nein, aber wenn ich jetzt von uns Bekannte da haben, der Vater das machen lassen, und die nach 2 oder 2,5 Jahren ist die Urne dann wieder gekommen. Ach so. Und das ist doch, Mensch, wenn ich jetzt noch ein Jahr warten müsste, und dann habe ich ja wieder zu viel Abstand. Ich habe jetzt meine Ruhe wieder, sag ich mal so, in Anführungsstrichen. Mhm. Ich lebe mein Leben normal wieder. Und dann kommt nach 2,5 Jahren die Urne und ich sollte meinen Mann beisetzen. Mhm. Das ist ja noch schlimmer. Mhm. Also der entscheidende Satz war jetzt, finde ich, dass du sagst, ich würde es auf jeden Fall wieder tun, auch wenn ich so ein bisschen so ein Ambivalenzgefühl dabei habe, ich würde es wieder tun. Im Moment ja, ich weiß nicht, wie ich nächstes Jahr denke, die Zeit geht ja immer weiter. Ich sage ja, der Kopf sagt, die Forschung braucht solche Menschen, ist klar. Wir leben ja alle, ich kann ja auch solche Krankheit kriegen mal, und dann sage ich mal, die haben noch keine Tabletten dafür oder kein Mittel. Nur ist es so gekommen bei euch, wie es gekommen ist, und es war deine Entscheidung, die du jetzt ja auf jeden Fall auch irgendwie so trägst. Ja, also. Danke für deinen Anruf, Ingrid. Bitteschön. Alles Gute. Ja, danke schön. Wiederhören. Jetzt habe ich am Telefon 83 Jahre alt, die Wilhelmine. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Wilhelmine. Ja, ich bin es. Du bist es, ja. Ja. Du hast auch jetzt angerufen zum Thema Mein letzter Wille. Ja. Ich habe schon vor 15 Jahren, mein Mann und ich, jeder hat für sich schriftlich gemacht, wie wir beerdigt werden wollten. Ja. Und bei meinem Mann, das habe ich vor 11 Jahren gemacht und ich habe es auch schriftlich gemacht. Wie hast du es denn jetzt für dich schriftlich festgesetzt? Wie möchtest du es denn gerne haben? Ich habe geschrieben, ich liebte das Leben, die Sonne und das Licht. Darum verbrennt mich, begrabt mich nicht. Mhm. Und dann habe ich drunter geschrieben, dass wenn ich sterbe, so wie man mich findet, soll man mich in den billigsten Sarg legen und ab zum Friedhof verbrannt und eingeäschert werden. Mhm. Anonym. Anonym. Anonym. Ja. Also du wirst keine Grabstätte haben, keinen Grabstein? Nein, mein Mann hat auch keine. Der hat auch keine. Und das hast du auch nicht vermisst, dass du nicht mal ihn besuchen konntest auf dem Friedhof? Nein. Herr Domian, ich habe so viel schöne Sachen. Mein Mann war Kunstschmiedemeister. Mhm. Und ich habe so viel schöne Sachen, die mein Mann gemacht hat. Das mhm. ist ein Vermögen wert. Mhm. Das gucke ich mir jeden Tag an. Und das ist ein tolles Andenken, ne? Ja. Mhm. Und ich habe seine Bilder hier auf dem Fernsehen stehen mhm. und überall. Also ich sehe ihn jeden Tag, denke ich an meinen Mann. Mhm. Das vergesse ich nie. Wilhelmine, wie ist das denn? Möchtest du denn auch keine Trauerfeier haben? Nein. Auch nicht? Hat mein Mann auch nicht gehabt. Mhm. Und bei meinem Mann war das ja ganz schlimm, denn die Kinder sind in den Urlaub geflogen, nach Tunesien, mhm. obwohl mein Mann gebeten hatte, sie möchten hier bleiben, mhm. damit ich nicht so alleine bin. Mhm. Und sie sind doch geflogen und 3 Tage später war mein Mann tot und ich stand mutterseelen allein. Und musstest alles alleine organisieren? Alles allein. Mhm. Es war so furchtbar. Und ich meine, in deiner Generation ist es ja vielleicht noch unüblicher, so sich zu verhalten, wie ihr das jetzt macht. Ja. Wie reagieren so die Nachbarschaft oder die Verwandten? Was sagen die denn dazu? Ich habe keine Verwandten mehr. Mhm. Ich habe noch eine Schwägerin in Bayern. Mhm. Was will die machen? Wer will mein Grab pflegen? Mhm. Mein Sohn zieht, wenn er pensioniert ist, ins Hessenland. Mhm. Wir haben das Geld gegeben für seinen Bau. Die hat ein wunderschönes Haus, also zu erben gibt's nichts. Gar nichts mehr. Es ist ich habe noch 5.000 Mark auf dem Sparbuch mhm. und das muss reichen, damit sie mich unter der Erde kriegt. Für die Beerdigung dann. Ja. Mhm. Wilhelmine, nur reden wir so viel über Tod und Beerdigung. Du bist stolze 83 Jahre alt. Wie geht? Bist du denn auch krank oder geht's dir noch gut? Ich bin sehr krank. Ich habe seit 2 Jahren kann ich nicht mehr raus. Mhm. Ich habe in den Beinen, in den Knien Arthritis, ich habe einen schweren Bandscheibenschaden. Mhm. Ich kann nicht operiert werden, weil ich ein schlechtes Herz habe. Mhm. Und ich sitze hier nur rum, lese die ganze Nacht oder gucke Fernsehen. Mhm. Ich habe noch einen einzigen Wunsch. Ja. Ich möchte bei Herrn Jauch mitraten. Bei einer Million. Günther! Ja. Günther, wenn du jetzt zuguckst. Jeden Tag, wenn er dran ist. Günther, die Wilhelmine musst du einladen. Sie raten es nicht. Und ich schrei dann ins Fernsehen. Und Mensch, es heißt so und so, es heißt das und das und das und das. Aber stell dir mal vor, Wilhelmine, du würdest ja so eine Million gewinnen. Ich hätte eine halbe Million bestimmt. Ja, was machen wir damit? Verschenkt. Für einen guten Zweck oder so. Irgendwo verschenkt. Aber der Spaß, den würdest du gerne mitmachen, dann mal mitzuraten. Ja. Also, jetzt wollen wir mal gucken. Die Kollegen von RTL sind ja viele, die nachts auch hier diese Sendung verfolgen. Das wäre eine ganz tolle Sache, wenn Günther ja auch dich in seinen... Nein, ich käme nicht hin. Ich kann nicht mehr raus. Ach so, es war doch nicht so ganz ernst gemeint. Wenn er hier zu mir käme. Ach so, wenn er zu dir... Aber ich kann nicht. Dann müsst ihr eine Live-Schaltung machen aus deinem Wohnzimmer. Ach, das wäre wunderbar. Aber da habe ich mit nicht recht nicht. Aber ist eine schöne Sendung, ne, wo man immer mitraten kann und ganz gespannt... Das ist wunderbar, jeder gegen jeden. Genau, ja. Das ist eben Sat.1. Und man weiß selbst zu viel, ne? Und denkt, du sagst doch. Ich schimpf dann immer. Genau, ja. Ich schimpf dann immer. Menschen, Kind nochmal. Also, aber der hört das ja leider nicht. Leider nicht. Ja. Liebe Wilhelmine, jetzt geht unsere Sendung zu Ende. Die Musik läuft schon im Hintergrund. Danke für deinen Anruf. Ich danke auch. Ich wünsche alles Gute, auch wenn es dir nicht so gut geht. Ja, eben. Von Herzen. Ich bin schon froh, dass ich hier sitzen kann und kann Fernsehen. Ja. Schöne Grüße. Ich wünsche dir alles Gute. Ich dir auch. Tschüss, Wilhelmine. Tschüssken. Tschüssken. In der Technik, Markus Liebetanz. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr, Radio 1 live, wieder im Fernsehen mit einer offenen Telefon-Talkshow. Dann könnt ihr anrufen zu jedem Thema. Ich wünsche euch eine gute Nacht und sage Tschüss, bis morgen.